Aufgabe: Parkgespräche mehrsprachig. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Kennt ihr andere Sprachen? Denkt euch ein kurzes Gespräch über den Freizeitpark aus und schreibt es auf, wenn ihr möchtet. Sprecht das Gespräch dann zusammen nach. Achtet dabei auf eine sinnvolle Betonung. Die Sprache eures Gesprächs könnt ihr selbst aussuchen. Ihr könnt zum Beispiel eine Sprache nehmen, die ihr mit eurer Familie sprecht, oder eine Sprache, die ihr in der Schule lernt. Ihr könnt auch Clownswörter nehmen.